Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt, ich hasse mich selbst. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die nicht eine so besonders gute Meinung von und über sich selbst haben, weil sie vielleicht ein Verbrechen begangen haben, weil sie eine große Lüge mit sich herumtragen, eine große Schuld auf sich geladen haben. Oder weil sie sich schlichtweg äußerlich unattraktiv finden. Vielleicht zu dick oder zu hässlich, was auch immer. Ich hasse mich selbst, das ist das Thema. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch sehr gerne unter 0800 220 50 50. Oder mailt uns, domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin hat den doch sehr ungewöhnlichen Namen, finde ich, Ernestine. Stimmt das? Ja. Ernestine, 57, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ein schöner, ungewöhnlicher Name. Ja, ein alter Name. Ein alter Name, genau. Ernestine. Ja, ja. So, aber du bist auch gar nicht so alt, du bist ja erst 57. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, ich hasse mich selbst. Ja, es geht darum, mein Mann ist genau vor einem Jahr heute verstorben. Heute genau vor einem Jahr? Ja. Ja. Und ich habe furchtbare Kämpfe mit mir selber, weil ich habe ihm damals, er hatte Muskeldystrophie. Das ist eine Erkrankung, wo sich die Muskeln in Fettgewebe, sämtliche Muskeln in Fettgewebe auslösen. Mhm. Das war ein furchtbarer Todeskampf bei ihm. Und also die Muskeln lösen sich in Fettgewebe auf. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es wird alles weniger. Er konnte sich auch nicht mehr bewegen. Er konnte seit Silvester voriges Jahr auch nicht mehr selber gehen und so weiter. Mhm. Er lag eigentlich nur mehr im Bett, konnte auch seine Hände gar nicht mehr bewegen. Konnte er sprechen? Sprechen ging noch, ja. Das war das Einzige. Er konnte nur mehr den Kopf bewegen. Und konnte er atmen? Atmen, ja, aber wie gesagt, auch der Atemmuskel war sehr, sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Er ist eigentlich, wie man so schön sagt, vor die Hunde gegangen, ja. Mhm. Und ich hasse mich da deshalb, weil Ärzte haben mir angeboten, es gäbe nur eine Möglichkeit, dass man ihn an die Herz-Lungen-Maschine anhängt. Mhm. Und man müsste ihn aus dem Privatspital in ein anderes Spital verlegen. Das war, was er mit, er konnte ja nicht mithelfen. Er war eigentlich ein sehr 100 Kilo schwerer Mann. Und es war schon ganz furchtbar, er war auch wundgelegen und so weiter durch das viele Liegen. Was wäre denn dann passiert, wenn er an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen worden wäre? Ja, das weiß ich eben nicht, ob er dann, weil selbst die Ärzte haben gesagt, auch dieser Zeitpunkt würde kommen, dass die Maschinen abgedreht werden, ja. Mhm. Das wäre eine Verlängerung gewesen. Und einer hat dazu mir gesagt, wenn er mein Bruder wäre, würde ich es nicht machen lassen. Mhm. Ja? Wir reden von einer Verlängerung von maximal wie viel Tagen oder Wochen? Ja, 3-4 Wochen oder man weiß es nicht, vielleicht wäre er wieder munter geworden. Und ich weiß es nicht. Ich hasse mich dafür, dass ich das nicht gemacht habe, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn getötet, ja. Du hast die Entscheidung getroffen, nein, nicht an die Herz-Lungen-Maschine und dann ist er gestorben. Ja. Ja. Hattest du denn mit ihm, konntest du ihn denn nicht noch fragen? Nein, war keine Möglichkeit mehr. Weil also diese letzten 4 Tage, da ist er in eine Art Koma gefallen. Ach so. Das hat sich natürlich auch mit, er konnte fast nicht mehr selber atmen und so weiter. Er war an einer Sauerstoffzelt mehr oder minder drinnen. Das heißt, selbst wenn man, ihn da noch an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen hätte, als er schon ins Koma gefallen war, weiß man ja gar nicht, was dann geschehen wäre. Ob er nochmal aus dem Koma aufgewacht wäre, weiß man auch nicht. Weiß man nicht. Hast du denn mit ihm früher, als er noch ansprechbar und auch fähig war zu sprechen, habt ihr mal über so eine Thematik euch unterhalten? Ja, es gibt eine Patientenverfügung und die würde beinhalten, dass man nicht an solche Verlängerungsmaschinen angeschlossen wird. Diese Patientenverfügung gibt es? Die gibt es, und die hat er unterschrieben? Nein, der hat eben nicht unterschrieben, weil ich wollte das eigentlich unterschreiben, wenn wir einen Unfall oder etwas haben, damit das nicht passiert. Und er hat gesagt, das will er nicht, weil es sollte Gott mehr oder minder bestimmen, wann der Zeitpunkt des Todes kommen soll. Also und nicht eine Maschine. Also ich verstehe ich es richtig, dass er mündlich zumindest den Wunsch geäußert hat, als es ihm noch besser ging, dass er nicht an eine Maschine angeschlossen werden möchte? Ja. Er hat das mündlich gesagt? Er hat das mündlich gesagt, Aber dann hast du doch genau das Richtige gemacht, Ernestine. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Ich tue die ganze Zeit schon so mit mir herumhadern, ob ich Fehler gemacht habe oder nicht. Und na, aber halten wir doch mal fest. Das belastet mich. Halten wir doch mal fest. Dein Mann war schwerst erkrankt. Dein Mann hat in noch gesundem Zustand gesagt, dass er nicht solche lebensverlängernde Maßnahmen haben möchte. Er möchte nicht an eine Maschine angeschlossen werden. So, da hast du schon mal den letzten Willen deines Mannes absolut respektiert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in allerhöchster Wahrscheinlichkeit dein Mann ja auch mit Hilfe einer Maschine nicht mehr gesund geworden wäre, sondern er hätte sich vielleicht noch 1, 2, 3, sagen wir 4 Wochen noch gequält und wäre dann ohnehin gestorben. Ich habe so noch nie gesehen. Ich habe das so einen Dunkelblick jetzt gehabt. Darf ich dir sagen, dass ich glaube, dass du deinem Mann eine Gnade erwiesen hast, dass er nicht nochmal angeschlossen wurde an eine Maschine? Denn so konnte er gehen. Und er hat ja schon ein schweres Leiden lange genug gehabt, wie du es mir gerade geschildert hast. Ja, er hat immer wieder gesagt, es ist kein Leben mehr, Ernias, es ist kein Leben mehr. Insgesamt, wie viele Jahre war er daran erkrankt? Ja, nun für sich ist es eine Generkrankung, eine vererbbare Erkrankung. Und es ist, ich hasse diesen Zeitpunkt, es gab in der Firma, wo er beschäftigt war, einmal einen Probealarm, einen Bombenalarm. Und er war sehr schlecht mit den Füßen. Also er hat einfach müssen über die Stiegen laufen, ihn sehr aufgeregt. Ja. Er hat einfach über die Stiegen laufen müssen und ist umgefallen und ist die Stiegen runtergefallen und hat sich das Wadenbein gebrochen. War dieser Unfall der Auslöser dieser Erkrankung? Ja, nicht der Auslöser, sondern es wurde dann damals festgestellt, dass es Muskeldystrophie ist. Ach so. Und er hat die Diagnose insofern nicht ganz verkraftet. Er hat gesagt, es gibt keine Hilfe mehr für mich. Und er hat sich mehr oder minder damals aufgegeben. Das war 2 Jahre, bevor er gestorben ist. Ach so. Ja. Also nochmal auf die Grundproblematik zurückzukommen. Ich finde, dass du dich vollkommen richtig verhalten hast. Du musstest dich sogar so verhalten, finde ich, weil du sonst gegen den Willen deines Mannes entschieden hättest. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Argument. Du hättest ja sonst genau das getan, was er nicht wollte. Und er hat dir das ja so gesagt früher. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich habe das noch nie so gesehen. Als Außenstehender sieht man doch das anders vielleicht. Das ist für mich das erstmal das allerwichtigste Argument. Und das zweitwichtigste Argument ist, dass du ihm vielleicht 4, 5 Wochen Leiden erspart hast und nicht ihm 4, 5 Wochen Leben genommen hast, sondern Leiden erspart hast. Ja. Und wenn selbst der Arzt das gesagt hat, wenn es mein Bruder wäre, ich würde es nicht machen, dann sagt das ja auch ganz viel aus. Ja, hast recht, aber Ich finde, das ist nicht begründet. Ich sag's dir wirklich ganz offen, dass du diesen schwerwiegenden Satz sagst, ich hasse mich selbst. Nein, du hast es richtig gemacht. Du kannst stolz sein darauf, dass du das so gemacht hast. Ja. Wirklich, ich bin ganz, ganz hundertprozentig überzeugt davon, was ich sage. Ich hoffe, ja. Du hast recht, ja. Ich gucke Nacht für Nacht eure Sendung und ich finde das ganz toll. Dankeschön. Wie ihr das macht, ja. Du hast so einen netten Akzent. Rufst du aus der Schweiz an? Nein, aus Wien. Aus Wien? Ja. Sehr schön. Ja, wir haben in Wien auch Zuschauer, das weiß ich, das kriege ich mit. Liebe Ernestine, da dich das ja nun doch so beschäftigt hat und du hast das ja so dramatisch für dich auch formuliert, möchte ich doch gerne dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen auch noch anbieten. Gerne, danke. Ja, heute Nacht ist es der Henning und der ruft dich gleich an, wenn wir uns hier verabschiedet haben. Ich danke schön. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und sage beste Grüße nach Wien von hier aus. Danke vielmals und nur weiter so. Dankeschön. Ich hätte gerne ein Autogramm von euch, ja. Genau, dann kannst du meinem Psychologen gleich deine Anschrift sagen. Danke vielmals. Auf Wiederhören, Ernestine, auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, wir machen weiter mit Gudrun. Und Gudrun ist 63. Guten Morgen, Gudrun. Guten Morgen, Domian. Ich bin so froh, dass ich dich mal erreichen konnte, dass ich dich am Telefon habe. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich bin natürlich jetzt unheimlich aufgeregt, ist klar, das hatten ja viele auch. Aber zu diesem ernsten Thema, ne? Ja, es geht um das Thema, ich hasse mich. Mhm. Also ich hasse mich, weil ich mich selber ablehne. Ich bin sehr körperdysmorph, also körperbezogen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie ich das meine. Körperdysmorph, das ist also, dass man laufend mit seinem Körper beschäftigt ist, dass man in den Spiegel guckt und sich nicht leiden kann, am liebsten den Spiegel zu hängen würde. Ja. Es hat natürlich auch, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben, dass ich immer ganz extreme Minderwertigkeitsprobleme hatte. Ist das objektiv begründbar? Ja, es ist so, dass ich hatte 97 einen Herzinfarkt, habe danach Angst- und Panikattacken bekommen und habe dann eine Verhaltenstherapie machen müssen. Und durch diese Verhaltenstherapie sind mir viele Dinge bewusst geworden, also die ich auch verdrängt habe als Kind. Mhm. Und was so in der Kindheit geschehen ist. Und ja, das sind jetzt seitdem auch einige stationäre Aufenthalte gewesen und so eine Psychotherapie, also eine stationäre Therapie ist ja auch nicht so einfach. Nochmal bezogen auf den Körper. Ja. Wenn ich dich jetzt sehen würde, was glaubst du, wie würde ich dich so empfinden und einstufen? Ja. Ja, also meine Therapeutin sagt zu mir, dass ich es wirklich nicht nötig habe und sie versteht es nicht. Also ich würde aussehen wie 50 Jahre. Also eine durchaus normal bis gut aussehende Frau. Ja, man sagt, ich wäre noch attraktiv und ich habe mir natürlich auch ein Verhaltensmuster antrainiert, um nach außen hin, dass man das nicht merkt, wie unsicher ich bin. Was, wenn du dich im Spiegel anschaust? Wenn du dich denn anschaust? Ich finde mich furchtbar. Ich hasse mich, weil ich auch von mir als Mensch nichts halte. Fangen wir zunächst nochmal an mit von dem Äußeren. Was gefällt dir an deinem Äußeren nicht? Ja, ich lehne mich ja total ab, also kann ich dieses Spiegelbild auch nicht ertragen. Du hast die Spiegel verhängt. Nein, das habe ich natürlich jetzt nicht. Das hast du nicht. Aber ich gucke nicht gerne in den Spiegel, weil ich mich nicht mehr ertragen kann. Also, am liebsten würde ich wieder einen Chirurgen aufsuchen, was machen. Aber ich habe es ja gemacht mit 50, ein Facelifting. Ich habe auch mir Fett absaugen lassen, aber das hat alles nichts also, gebracht. Also du kannst es mir gar nicht konkret sagen. Die Nase stimmt nicht, ich habe Falten da. Nein. Die gesamte Erscheinung ist... Ich lehne mich total ab und ich finde auch, wer sich mit mir abgibt oder mir entgegenkommt, ich habe ja auch eine soziale Phobie dadurch entwickelt. Ja. Also jetzt hast du gerade wollt, das möchte ich aufgreifen. Also äußerlich kannst du es mir gar nicht konkretisieren. So ganz konkret kann Nein, ich nicht. Aber du lehnst dich auch, ich sag mal, was das Innere anbelangt, lehnst du dich ab? Menschlich, ja. Menschlich. Ich halte von mir überhaupt nichts. Und was ist denn deine schlechteste Eigenschaft? Ja, ich würde, dass ich vielleicht alles hinterfrage, mir zu viel Gedanken mache und... Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Das ist ja schon ehrenwert, wenn Leute viele Gedanken sich machen. Ja, aber auch zu gutmütig bin und... Ist ja auch keine schlechte Eigenschaft. Ja, ich finde aber, dass ich... Darf ich mal irgendwas sagen, ja, was ich das sehr interessant finde? Ich frage dich, du sagst, ich lehne mich komplett ab. Und ich frage dich nach deiner schlechtesten Eigenschaft. Und du zögerst, dir fällt gar nicht so richtig direkt was ein. Das ist doch ein gutes Zeichen. Oder sagst du mir sowas, ich bin zu gutmütig oder ich denke zu viel nach. Das macht dir vielleicht Probleme, aber das ist ja keine schlechte Eigenschaft. Lieber zu gutmütig als zu bösartig. Ja, aber was ich nicht verstehe, dass ich immer wieder in Situationen gerate, also speziell in Beziehung zu meiner Schwester. Aber das hatte ich mal gemeldet irgendwann und wollte da auch mal anrufen. Aber heute war ja das Thema. Und dass ich immer wieder verletzt werde. Also das entweder merkt man das, dass ich so unsicher bin. Ja, das ist was anderes. Nochmal auf die Eigenschaft bezogen. Wenn du mir jetzt spontan gesagt hättest, meine schlechteste Eigenschaft ist, ich bin nachtragend, ich bin aggressiv, ich bin geizig, ich bin hinterhältig. Weißt du, dann hätte ich gesagt, okay, das ist was Negatives, dafür muss man sich schämen. Ja. Aber bei dir ist es komplizierter, glaube ich. Ja, ich hasse mich als Mensch. Also wirklich so, wie ich bin, dass ich meine, nichts geleistet zu haben. Was hast du denn geleistet in deinem Leben? Oder was heißt geleistet? Was hast du gemacht in deinem Leben? Gelernt habe ich Sekretärin. Ich habe im Gesundheitswesen in der Uni gearbeitet und bin jetzt seit Januar in Rente. Und warst normal berufstätig? Normal berufstätig. Hast du den Beruf und dein Berufsleben auch durchgezogen? Ja, und ich bin auch froh, dass ich jetzt seit Januar in Rente bin, weil das kostet ja auch so viel Kraft, sich immer zusammenzunehmen. Und ich habe auch im Berufsleben für mich Probleme gehabt, habe auch in der Psychosomatik gearbeitet. Also daher Kollegen haben mich verstanden. Aber es hat mir auch nichts genützt. Ich habe mich für die 4 Stunden, die ich da gearbeitet habe, aufgehoben gefühlt. Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder, leider nein. Hast du einen Partner? Ich bin verheiratet. Und empfindest du dich deinem Mann gegenüber? Ja, mein Mann versteht das nicht. Ja, meinem Mann gegenüber auch. Ich würde mich auch nie jetzt ohne Kleidung zeigen. Also Ach so. Gar nicht. Ich kann das auch nicht. Ich schließe mich auch immer ein und dass er mich auch nicht sieht. Das heißt also, Erotik und Sexualität gibt es auch nicht zwischen euch? Nein. Nein, schon lange nicht mehr? Nein, seit meinem 50. Lebensjahr nicht mehr. Nicht mehr, weil du dich schämst? Ja. Das ist wieder der Körper. Ja, das ist der Körper. Aber das Seelische war gerade, dass du auch sagtest, weil ich immer so schnell verletzt bin, hast du gesagt. Ja, ich meine immer, man sieht mir das an, dann aus welcher Kinderstube ich komme vielleicht oder dass ich unsicher bin. Ich hake mir immer gleich ein, aus was für einer Kinderstube kommst du denn? Ja, das kann man auch gar nicht so in der Kürze sagen. Also meine Eltern haben 3-mal geheiratet. Weißt du, das ist... Ja. Meine Mutti hat mit meinem ersten Mann geschlafen. Es waren ganz schlimme Zustände. Ich wurde gehänselt, weil die Mutti trank und die viele Männerbekanntschaften hatte. Und dadurch vielleicht habe ich auch so ein negatives Selbstbild bekommen. Gibt es denn einen Menschen in deinem Leben, oder gab es mal einen Menschen in deinem Leben, wo du dich ganz normal verhalten konntest, wo du dich nicht geschämt hast? Nein. Nein, noch nie. Ich habe eigentlich immer auch schon mich verstellt, also mich anders verkauft, aber das ist, ich kann das nicht mehr. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen? Wir sind ja 20 Jahre zusammen. 20 Jahre. Der weiß um deine Gefühle. Ja, er weiß es und er kennt auch meine, er hat ja auch zu mir gestanden, als ich in den Therapien war, ja. Aber er nimmt es jetzt so hin und weil er wahrscheinlich auch nicht an dich herankommt. Nein, er kommt nicht an mich. Ist er aggressiv mittlerweile? Nein, überhaupt nicht. Also er ist schon verständnisvoll, aber naja gut, da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, was meinen Mann anbetrifft. Ja. Nun warst du ja, sagst du, in Therapien schon. Ja, ich habe jetzt noch eine ambulante Therapie. Hast du denn den Eindruck, dass du so ein bisschen vorankommst? Ich habe den Eindruck, dass ich nicht weiter vorankomme und ich habe auch öfter Suizidgedanken. Ich habe die Kraft irgendwo nicht mehr und das ist auch keine Lebensqualität. Und ich habe mich auch total eingeigelt. Ich bin zu Hause. Ist ja Wahnsinn. Bist du so körperlich gesund? Ich bin mit 2 Stents bin ich erstmal geheilt, ja, richtig. Okay, du bist also körperlich einigermaßen gesund. Ja, und meine Therapeutin sagt immer, sie versteht es nicht, also sie arbeitet mir noch daran. Du siehst gut ich aus. Ich würde attraktiv sein und ich wäre hübsch. Du hast dich liften lassen? Aber ich glaube, das sagt sie nur, um mich aufzubauen. Glaube ich nicht. Nein, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das wäre zu plump. Das würde ein seriöser Therapeut nicht machen. Da bin ich ganz sicher. So einfach funktioniert das nicht. Was ist denn das bei dir? Aber ich bin jetzt 63. Wie lange soll das denn noch gehen? Also ich meine, ich möchte ja auch ein bisschen Lebensqualität haben. Eben. Aber so wie, weißt du, so wie ich unter Menschen bin, die mir nahe kommen wollen, dann ziehe ich mich wieder zurück. Ich kann Nähe nicht, oder ich kann auch nicht ertragen, wenn mich jemand drückt, oder das ist ganz furchtbar. Also ich bin auch mit 14 Jahren vergewaltigt worden und habe dadurch eine Krankheit bekommen, dass ich unfruchtbar geworden bin. Also das war auch ein sehr entscheidendes Erlebnis. Sprichst du über diese Vergewaltigung mit deiner Therapeutin? Das weiß sie alles, ja. Das weiß sie alles. Ja. So, sonst die Rahmenbedingungen, das wollte ich gerade sagen, dass du gesund bist, dass du gut aussiehst und du bist finanziell, geht's dir okay? Ja, das ist alles okay. Alles ist gut. Das heißt eigentlich, und du bist Rentnerin, das heißt, du bist frei. Ich bin mir selber im Wege, ja. Du könntest eigentlich jetzt ein schönes Leben haben, und noch genießen. Ja, ich versuche mir das ja auch immer vor Augen zu halten, dass es so viel Leid auf der Welt gibt oder Schlimmeres und andere Krankheiten. Es nützt mir aber nichts, es hilft nicht. Und ich kriege das auch von anderen zurück. Wenn du zum Beispiel jetzt so eine Katastrophe wie in Japan siehst. Furchtbar. Gibt dir das so einen kleinen Ruck, dass es dir dann das... Ja, das natürlich. Dann denke ich wieder, mein Gott, sag mal, was hast du für Sorgen? Du hast es doch gar nicht nötig eigentlich. Du kriegst es laufend gesagt. Aber dann komme ich wieder in diese Stimmung. Ja, ich nehme ja auch Antidepressiva, aber trotz Antidepressiva ist es so, ja, sonst... Jetzt bin ich in einer schwierigen Situation. Du bist psychosomatisch behandelt worden, du bist in der Therapie. Ja. Du denkst sehr viel über dich selbst nach. Ja. Sodass wir natürlich jetzt in einem 10-Minuten-Gespräch nicht den Knoten lösen können. Ja. Was ich dir nur so sagen kann, dass du erstmal so vom Sprechen her, mehr kann ich ja nicht sagen, mir als eine sehr angenehme und selbstbewusste Frau rüberkommst. Danke, ja, das sagen viele und das ist aber leider nicht so. Nee, aber das ist doch schon mal ganz schön, wenn man das so erfährt. Ja, so komme ich auch überall an. Ja. Gut, das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Aber wenn du in dieser Therapie nicht richtig vorankommst, rate ich dir dringend, um dein eigenes Lebensglück zu finden, und das kannst du auch mit 63 noch finden, dass du irgendwie einen anderen Weg suchst. Ja. Das kann nicht sein, dass man das nicht löst und dass man da nicht an den Knackpunkt kommt, warum das so ist. Ja, aber es ist natürlich auch schwierig. Ich habe eine sehr gute Therapeutin, die ist auch bekannt, ja, dass sie gut ist. Aber trotzdem, es hilft mir nicht. Ja, ich bin jetzt fast ein Jahr bin ich in der Therapie. Und wie gesagt, ich war voriges Jahr stationär, da habe ich einen Suizid gemacht. Und ich meine, ich bin auch in Gedanken oft nahe dran, ja, weil ich einfach die Kraft nicht mehr habe. So gut, und jetzt möchte ich, dass dich mein Psychologe noch berät, fachberät. Ja. Du bist schon sehr gut informiert, dennoch, vielleicht hat er noch eine andere Idee, vielleicht hat aber auch der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer noch eine Idee. Wenn wir Mails bekommen für dich, reichen wir das gerne weiter. Danke, Domian. So machen wir das, das verspreche ich dir. Das ist lieb. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich am Telefon hatte, dass ich dich erreicht habe. Und möchte natürlich auch ein Autogramm von dir. Sehr gerne, sehr gerne. Dann sagst du es gleich meinem Psychologen. Und mach weiter so, Domian. Du hast auch eine sehr angenehme Stimme, ganz anders als im Fernsehen. Ich habe natürlich den Fernseher ausgemacht. Ja, das ist auch richtig so gut. Ja, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Genau, so muss man das machen. Ne? Domian, ich wünsche dir auch alles Gute. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ah, alles klar. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, und unser Thema heute Nacht heißt: Ich hasse mich selbst. Wer von euch hasst sich selbst? Weil ihr euch hässlich findet vielleicht, zu dick findet, weil ihr glaubt, dass ihr kein schönes Gesicht habt oder keine schöne Haut habt. Oder vielleicht hasst ihr euch auch, weil ihr einen großen Fehler in eurem Leben meint, begangen zu haben, oder ihr habt ihn wirklich begangen. Vielleicht habt ihr ein Verbrechen zu verantworten oder eine große Lüge, oder ihr habt Schuld auf euch geladen und sagt deshalb, ich hasse mich. Also, wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, hier ist Silvian. Heute ist der Abend der ungewöhnliche Abend. Silvian, guten Morgen. Guten Morgen, mein Name ist William. Wie? William. Silvian. Ja. Silvian. Was ist denn das für ein Name? Woher kommt der? Aus dem Englischen. Ach so. Ja. So einfach ist es. Silvian. 23. Aus woher rufst du an? Aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, ich hasse mich selbst. Ja, bei mir ist das Ding, ich wiege 170 Kilo und habe noch nie eine Freundin gehabt, esse sehr viel, bin eigentlich nicht draußen. Ja, wie lange bist du denn schon so übergewichtig? Das hat alles angefangen, wie ich 14 war, wie sich meine Eltern getrennt haben. Vorher normaler, ranker, schlanker Junge? Oh. Ja, wie normalen Jungs aussehen, so ein bisschen mollig, so normal. Ja. Ja, und jetzt bin auch so ein Stubenhocker, tun die ganze Gelenke weh von das Übergewicht. Hast du denn einen Schulabschluss gemacht? Nein, den habe ich auch nicht. Hast du auch nicht? Nee, nachher bin ich auch nicht mehr zur Schule gegangen, wegen die Hänselei und alles, was da mal so war. Das heißt, seit ja 8 Jahren ungefähr so hängst du zu Hause? Ja. Und von was lebst du? Ich krieg Hartz IV. Ja. Lebst du alleine? Nee, ich lebe bei meiner Mutter. Und du isst sehr viel? Ja. Wie viel isst du so? Erzähl mal ein bisschen. So am Tag 3 Pizza, Nudeln, abends nochmal ein Schnitzel oder ganz viel Süßigkeiten, Chips. Cola? Ja, ganz viel Cola trinke ich oder Brause. Mhm. Und 170 Kilo bei einer Größe von? 1,80. Ist natürlich schon enorm. Ja. Ich bin auch für die Gelenke. Ich merke, dass ich jetzt auf Klo gehen muss, tun die Gelenke weh und alles. Gehst du gar nicht mehr raus? Nee, ganz selten nur. Wann gehst du denn raus? Ja, meistens, wenn es dunkel ist, dass Leute mich nicht so sehen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon beschwerlich ist, so rum zu gehen, einfach draußen rumzugehen. Ja, das ist auch. Ich gehe auch kaum Luft. Schlimmste, wenn es Sommer ist. Das ist am schlimmsten. Also das Selbstwertgefühl ist komplett im Keller. Ja. Was sagt denn deine Mutter dazu? Ja, die probiert mich immer zu motivieren, aber ich block da immer gleich ab und will davon nichts hören. Ist ja ein schlimmer Zustand. Ja. Was machst du den ganzen Tag über? Vor dem PC sitzen oder Playstation spielen. Du bist ja erst 23, du bist ja noch super, super jung. Wie stellst du dir denn dein weiteres Leben vor? Ja, ich habe auch schon viele Diäten probiert und alles ein bisschen abzunehmen, aber das bringt auch nichts. Wirklich, dann fahre ich meinen alten Schema wieder zurück und bin nur am Essen. Ja, das war noch nicht die Frage auf meine Antwort. Nicht die Antwort auf meine Frage. Wie stellst du dir so dein weiteres Leben vor? Wie soll das in 5, 10 oder 20 Jahren sein? Ja, am besten wäre, dass wenn ich jetzt normal abnehmen könnte und dann eine Ausbildung vielleicht noch machen könnte, einen Job kriege und normal leben kann, wie die normale Menschen auch. Das wäre dein Traum? Ja, das auf jeden Fall. Was tust du denn für diesen Traum? Ja, nicht viel, weil mir fehlt doch die Motivation dazu, das irgendwie zu machen. Aber die Motivation ist doch schon die Tatsache, dass du diesen Traum hast, irgendwann vielleicht eine Ausbildung in einem Beruf zu machen, der dich interessiert. Ja, das ist schon richtig, aber ich fange an und dann ist das wie, weiß nicht, so ein Knall, dann bin ich hier mal alten Schema drin, dann bin ich nur wieder am Essen und... Wie oft hast du es denn schon versucht? Oh, bestimmt 13 oder 30 Mal, auf jeden Fall sehr oft, aber das bringt nie was. Und wie lange hältst du es dann durch? Oh, das längste, was ich durch habe, war eine Woche nur und dann war es das wieder. Mhm. Weil dann wird man auch so gehänselt, wenn man rausgeht und dann sagt, komm, was bringt das denn noch? Hast du überhaupt noch Freunde? Nee, ganz wenige. Ein und der kommt auch noch selten vorbei. Er sagt, lass mal rausgehen. Sag ich, nee, will ich nicht. Ich bleib lieber zu Hause. Und ich will mal gar nicht fragen, die große Thematik Freundin und Sexualität. Da ist tote Hose, was? Ja, auf jeden Fall. Hat noch nie eine Freundin gehabt. Könnte mir vorstellen, dass du da ja auch mal Lust und Sehnsucht nach hast. Nach einer Beziehung oder Sexualität. Ja, wie gesagt, ich hab noch nie eine Freundin. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, so eine Freundin zu haben. So, jetzt haben wir mal eine Bestandsaufnahme gemacht und die ist auf Deutsch gesagt ziemlich beschissen. Ja. So, und du siehst ja den Zustand, das ist ja alles klar, so wie du es mir gerade geschildert hast. So, jetzt hilft natürlich nicht, darüber zu jammern und zu sagen, ich schaffe es nicht oder ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber ich schaffe es nicht. Dann schafft man es nie. Man muss einen Entschluss fassen und man muss etwas unternehmen. Ja. Beispielsweise, wenn du das nicht alleine zu Hause schaffst, was ja auch sein kann, da du da in deinem alten Ritual wieder drin bist, wie wäre es denn mit einem Klinikaufenthalt? Ja, darüber auch schon mal nachgedacht, bloß ich habe da vorher irgendwie ein bisschen Angst. Warum? Ja, wegen die OP und so, weil... Nee, keine OP. Erstmal in eine Abspeckklinik. Ja, ich weiß nicht, wo. Sowas kann ich mir nicht vorstellen, so eine Abspeckklinik, sowas zu machen. Ja, das ist eine psychosomatische Klinik, die sich mit Übergewichtigen beschäftigt und dann machst du unter strengen Beobachtungen Diät und man beschäftigt sich mit dir und so weiter. Ja. Wäre das was? Das wäre meine Alternative, sowas mal in Angriff zu nehmen. Ja, du musst was unternehmen, Silvan. Ja. Du musst was machen. Du kannst nicht nur da sitzen und Chips essen und jammern. Dann bist du irgendwann auf 200 Kilo und irgendwann bist du so übergewichtig, dass du stirbst. Ja. So hast du noch eine Chance, dass du nochmal in ein normales Leben kommst. Aber das wird verdammt hart sein, dass wenn du den Weg gehst, musst du dir von vornherein im Klaren sein, ab jetzt wird das Leben hart. Und ganz weit in der Ferne siehst du ein Ziel. Und das Ziel heißt, dass du auf ein Normalgewicht kommst und dass du eine Ausbildung machen kannst. Und ich finde, dafür lohnt es sich enorm, sich anzustrengen. Aber das musst du wollen. Sonst sitzt du da noch in 5, 6, 7, 8 Jahren und irgendwann ist deine Mama nicht mehr da. Und was dann? Ja, dann wäre das wohl noch schlechter werden mit mir. Na, absolut. Auf jeden Fall. Irgendwann kannst du dir selbst gar nicht mehr helfen, dass du so dick bist oder so krank und dann bist du ein junger Mann und ein Pflegefall. Ich weiß es nicht, ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich finde es schon sehr bedrohlich, so wie das jetzt läuft im Moment. Und du hast noch dein Schicksal in der Hand. Du kannst die Notbremse ziehen. Du musst es nur tun und wollen. Ja. Jetzt wird dich gleich mein Psychologe anrufen. Ja. Und der wird dir mal die ein oder andere Klinik nennen und dir auch erklären, wie man das macht, wie man sich da anmeldet und dieses ganze Prozedere. Und da musst du es machen, da musst du es in die Hand nehmen. Dabei können wir dir nicht helfen. Wir können dir die Informationen geben, aber du musst es selbst tun. Ja, das ist ja wunderbar, wenn ich so ein bisschen da die Informationen schon mal kriege. Ja, genau. Dann kannst du dich ans Telefon hängen und telefonieren kannst du ja. Ja. Und kannst das anfangen zu organisieren. Und ich fände es super toll, wenn wir in einem Jahr nochmal miteinander sprechen würden und du würdest mir erzählen, ich bin der von damals mit dem englischen Namen und so viel ist schon runter. Das wäre toll. Alles klar. Ja, mein Lieber, jetzt legst du bitte auf und wirst von Henning gleich zurückgerufen. Okay. Alles Gute und toll, toll, toll. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und die Faxnummer lautet übrigens 220 50 51. Wer denn noch faxen möchte? Hier ist um 1.33 Uhr ist Susi. Und die Susi ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen. Susi, zum Thema, ich hasse mich selbst. Hast du ja angerufen? Warum? Ja, weil ich... Man könnte sagen, ich bin sexsüchtig, aber das ist es nie. Es ist einfach der Drang nach Wärme, Geborgenheit macht mich kaputt. Aber du hast sehr viel Sexkontakte. Ja. Du lebst alleine? Ich lebe allein, ja. Wie lange schon? Seit vielleicht 15 Jahren. Ah ja. Und hast ja sehr, sehr, sehr viel wechselnde Geschlechtspartner. Ja, vor allem am Wochenende. Auf wie viele Sexpartner kommst du so grob im Jahr? Im Jahr habe ich vergessen zu zählen. Einfach am Wochenende habe ich mitunter so mit 4 verschiedenen an einem Abend Kontakt. Mit 4 verschiedenen an einem ja, Abend? Ja, schon, das sind so meine Höchstleistungen. Wie geht das? Wo passiert das? Da gibt es bei mir in der Nähe, wo ich wohne, eine gewisse Bar. Hm. Da kann man sich, ja, es ist locker und alles und... Ja, entweder gleich mal dort irgendwo in der Location oder dann nehme ich mit nach Hause, der Nächste. Das ist... Wie, dann nimmt dich jemand mit nach Hause und dann... Ja. Und dann macht ihr's und dann fährst du wieder zurück in die Bar. Und dann nehme ich den Nächsten. Aha. Das heißt, da kommen ja Unmengen dann zusammen im Jahr. Das kann man ja gar nicht mal... Ja, ich hab aufgehört zu zählen. Schützt du dich immer? Nicht immer. Das ist das nächste Problem. Warum nicht? Manchmal vergesse ich es oder bin ich einfach zu, es kommt auch Alkohol und andere Sachen dazu. vergesse ich das wirklich. Und dieses Leben, so wie du es mir jetzt schilderst, das geht jetzt seit 15 Jahren so? Nee, extrem ist seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren, na immerhin. Seit 5 Jahren extrem, ja. Warum fing das denn so vor 5 Jahren dann immer doller an? Ja, einfach weil ich mich von den Männern irgendwo alleingelassen gefühlt habe, verarscht gefühlt habe, nicht verstanden gefühlt habe, weil meine Vergangenheit ist ja auch nicht gerade das, worüber man unbedingt stolz sein kann und was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Vergangenheit? Sag mal so ein paar Stichworte. Anschaffen. Ach so. Zum Beispiel. Du warst im Gewerbe. Ja. Ja. Lange? 3 Jahre. Ja. Ja, gab es auch in deinem Leben einen Missbrauch mal irgendwann? Eins, mehrmals. Mehrmals? Ja. Wie alt warst du da? Das erste Mal mit 8 Jahren. Der Vater? Ja? Ja. Wie lange ging das? Bis 14. Das ist natürlich sehr schlimm und sehr dramatisch. Der eigene Vater zwischen 8 und 14. Ja. Hat die Mutter was mitbekommen? Ja, na klar. Aber die hat dich nicht geschützt? Nein. Nein. Ich wurde als Lügnerin dargestellt und das Problem ist, ich bin Adoptivkind. Ich bin aus dem Heim. Und man hat immer gesagt, wenn ich diese Lügen weiter verbreite, komme ich wieder zurück. So, was sollte ich machen? Hallo, ich hatte zu DDR-Zeiten, da waren damals, ist kompliziert. Ja. Das ist einfach so, ich hatte keine Chance, also habe ich. Ja, klar, ich verstehe, dazu keine Chance, das ist mir völlig klar. Das war dann schon eine ganz schlimme Zeit zwischen 8 und 14. Gab es später nochmal derart? Ja, ich bin dann mit 24 nochmal vergewaltigt worden von 2 Russen. Sagt man heute. Und dann habe ich irgendwann mal aufgrund des Gewerbes, also was ich gemacht habe, irgendwo aufgehört zu zählen, wie oft man mich sozusagen missbraucht oder vergewaltigt. Irgendwann, das war egal. Quasi in dem Job hat man das gemacht mit dir. Ja. Dann ist mir klar, dass du natürlich in Sachen Sexualität eine sehr, sehr schlimme Vergangenheit hast und sehr verletzt bist. Sehr verletzt bist, sehr kaputt bist. Ja, aber das, was man bei mir kaputt gemacht hat, versuche ich ja irgendwo. Ich suche ja Nähe, ich suche irgendwo. Lass mich aber mal geht nicht. In der Nähe wirst du auch nicht bei diesen schnellen Sexkontakten finden. Wenn du mit diesen Männern, wenn du bis zu 4 Männer an einem Abend, am Wochenende hast, hast du dann Spaß an der Sexualität? Nee, Bestätigung. Nur einfach Bestätigung. Da denke ich, dass ich die Macht habe. Endlich mal, dass ich die Macht habe zu entscheiden. Ah, verstehe. So, und das ist einfach also, dann im Nachhinein ekel ich mich vor mir selber, dann geht's mir dreckig, dann habe ich wieder. Verstehe. Der sexuelle Akt interessiert dich gar nicht. Nee, nein. Du hast dann auch nie einen Orgasmus dabei? Nee. Weil Orgasmus, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, ich glaube einmal in meinem Leben hatte ich bis jetzt einen Orgasmus. Du hast eine Beziehung ja auch gehabt, hast du mir gerade gesagt. Ich hatte mehrere Beziehungen, ja, aber die sind alle gescheitert. Ja, du bist heute 48 Jahre alt. Du hast keine Kinder? Ich habe 2 große Töchter. Ah ja. Wissen die, wie du so lebst? Die haben das ziemlich spät erfahren, was ich gemacht habe. Ja, das ist aber ein tolles Thema. Und jetzt, ja, sie machen sich Sorgen um mich und die wollen auch, dass mir es gut geht. Und aber ich kann mit denen, wenn die wüssten, um Himmels Willen, was du machst, dann wäre ganz schlimm. Das wäre ganz schlimm. Hast du die Angst, dass man dich da erkennt in der Bar, in eurer Gegend, wenn du da immer hingehst? Ich denke mal, dass ich dort schon relativ bekannt bin, aber das ist mir in einer Art egal, weil dort ist. Ja. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wie sehr du auch mit deiner Gesundheit spielst, wenn du ungeschützten Geschlechtsverkehr hast. Das möchte ich einfach nochmal ganz sachlich sagen. Du weißt es selbst. Aber du spielst russisches Roulette, was du da machst. Ich weiß. Ist ja klar. Und manchmal möchte ich, dass die letzte Kugel mich trifft. Von was lebst du zurzeit? Ja, ich bin seit 6 Jahren EU-Rentner. EU-Rentner? Ja. Was heißt EU-Rentner? Erwerbsunfähig. Ach so, natürlich. Ja, ich hatte es gerade auf dem europäischen. Entschuldige. Ja, nee. Ja. Und meiner ganzen Psyche und überhaupt so. Und ja, also. Bist du auch eine einsame Frau? Ich denke schon, ja. Doch. Es gibt keine. Ich bin auch sehr von der Außenwelt, ich lebe eigentlich sehr anonym, also sehr, sehr zurückgezogen und ich bin ein Einzelgänger. Es gibt auch keine guten Freundschaften in deinem Leben? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Also sehe ich das richtig, dass du so die ganze Woche quasi auf dieses Wochenende hin lebst, um dann auf die Rolle zu gehen? Richtig, das ist für mich so ab Sonntag, wenn das bei mir alles dann so das Wochenende Revue passiert wird, wenn ich dann so dieses... Geht's mir schlecht, geht's mir scheiße, sage ich immer so, das nächste Wochenende bleibst du zu Hause. Es wird Mittwoch, es wird Donnerstag, ich wäre immer unruhiger, es ist Freitagabend. Und du hast dann auch immer den Erfolg, dass du die Männer so abschleppen kannst, das geht schon. Ja, wahrscheinlich komme ich auch so rüber und irgendwie meine Art und man sagt ja, ich bin sehr schlank, ich bin blond und ich habe auch so eine sehr zugängliche Art und kannst mit den Männern reden gut und dich unterhalten, kommst ins Gespräch und so weiter. Ja, genau. So, und dann ist das alles bloß eine Frage der Zeit und ich entscheide dann auch. Und das ist dann für mich so dieses, so wie so ein Kick, so wie so ein, keine Ahnung, das ist, und dafür... Also ich höre schon, dass du da richtig in der Falle drin sitzt und daher dieser Selbsthass auch kommt, dass du... Wahrscheinlich, wenn du dann sonntags zu Hause bist und das, wie du es gerade schon gesagt hast, dir alles vor Augen führst, fast einen Ekel vor dir bekommst. Ja. Vor dir selbst bekommst. Ja. Warst du irgendwann mal in einer Psychotherapie? Ich bin seit 15 Jahren. Du bist seit 15 Jahren? Seit 15 Jahren, ja. Bei derselben Person? Ja. Und die Person weiß das auch, was du machst? Ja. Und sie selber weiß mit mir nicht mehr. Es ist irgendwo, es gab früher mal das Wort austherapiert. Ja, das gibt's heute immer noch. Ja, gibt's noch, ja. Aber das ist bei mir irgendwo, es läuft jetzt zum Beispiel auch wieder ein Antrag wegen einer Reha, also wegen Entzug, weil eben Alkohol, Tabletten, Drogen. Ach, Alkohol ist auch im Spiel. Alkohol, ja, na klar. Ja, klar war mir das jetzt nicht. Also du trinkst auch viel Alkohol, auch in der Woche, wenn du allein zu Hause bist? Nee, da eben nee. Immer machen. Nein, ich bin so ein, wie sagt man, Quartalstrinker, ich bin so ein, wenn eben gerade am Wochenende, wenn ich losziehe. Dann gehört es dazu. Dann Alkohol, Drogen und. Was für Drogen nimmst du? Kokain. Kokain ist ja teuer. Wie finanzierst du das? Ja, ich gehe ja trotz meiner EU-Rente nebenbei ein paar Stunden arbeiten. Und irgendwie, ich meine, da will ich jetzt nicht. Susi, ich bin ja ganz erschüttert, was du mir alles erzählst. Das ist ja sehr bedrückend, wie du lebst. Und du machst dich systematisch kaputt. Du machst dich seelisch systematisch kaputt, körperlich kaputt durch die Drogen, durch den Alkohol und irgendwann fängst du dir eine schlimme Krankheit ein. Und du bist erst 48 Jahre alt. Ja. Das heißt, du könntest, wenn du den Dreh bekämst, könntest du noch mal ein gutes und auch schönes für dich weitaus schöneres Leben beginnen können. Aber du müsstest es schaffen. Wenn du 15 Jahre bei der Therapeutin bist und die Therapeutin das nicht geschafft hat, dann ist es nicht die richtige Adresse. Es ist vielleicht eine nette Frau, die dir auch Gutes will, aber die schafft dich nicht. Die hat dich nicht in der Hand. Die schafft's nicht. Aber letztendlich musst du dich in die Hand nehmen. Das ist ja dieses ist natürlich ein Akt des Suchtverhaltens, was du gerade mir da erzählt hast mit dem Wochenende. Ja. Aber es ist so komplex, weil du ja so eine komplizierte und schwierige Krankheit, nicht Krankheit, sondern Vergangenheit hast. Das ist alles mit eigenem Entschluss auch nicht zu schaffen. Ich würde jetzt erstmal spontan sagen, du musst in andere therapeutische Hände. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre, dass du härter noch mit dir ins Gericht gehst und versuchst, so peu à peu diese Wochenenden sein zu lassen. Jedes Wochenende, wo du nicht hingehst, ist ein Erfolg. Ja, ich weiß, ja, vom dann, Kopf her ist mir das... Ja, ich weiß. Ich sag's auch nur, ich sag's nur mal so rein rational alles. Dann wäre natürlich auch ganz, ganz wichtig, du bist nur, wie gesagt, keine alte Frau, dass du irgendwie was machen solltest in deinem Leben, was dich interessiert. Also ich meine jetzt keine Arbeit, sondern dass du dir irgendwas suchst, was du gut findest, wo du eine Aufgabe und einen Sinn auch drin siehst. Und wenn du zu alten Leuten in ein Altenheim gingst und denen helfen würdest, ich sag's nur mal als Beispiel so, ja. Irgendwas, wo du denkst, Mensch, da bin ich, da mache ich eine sinnvolle Sache und ich bin wichtig für die Leute. So sehe ich dich die ganze Woche da abhängen, dann dieses schreckliche Wochenende voll gesoffen, voll gekokst und rumgehurt und sonntags liegst du da und bist völlig ausgelaugt. Das ist doch kein Leben, das ist Gosse ist das. Nee, ist richtig, ich weiß, aber Mann. Das ist so schwer, das ist... Also, ich sag's dir nochmal, es muss ein neuer Therapeut her und du musst dich nochmal viel, viel strenger ins Visier nehmen. Vielleicht hat so ein bisschen mein das, was ich gesagt habe, dir einen Anstoß gegeben. Mehr kann ich ja sowieso nicht leisten hier. Auch dich werden wir jetzt nochmal zurückrufen, das heißt mein Psychologe, um dir noch ein paar Ratschläge an die Hand zu geben. Aber das musst du natürlich letztendlich alles machen. Mhm. Wirf dein Leben nicht so weg und deine Gesundheit. Nee, ist richtig. Mann, du Mann, das ist so ein hohes Gut, wenn man gesund ist. Mhm. Ja. Susi. Ja. Du legst auf und der Henning ruft dich an. Das kann noch ein paar Minuten dauern, weil er beschäftigt ist, aber er ruft dich gleich an. Okay, ich danke erstmal. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich hasse mich selbst, sagt auch Nadine. Und Nadine ist 28. Hallo Nadine. Hallo. Nadine, warum sagst du das? Ja, weil ich so aussehe wie meine Mutter. Weil du so aussiehst wie deine Mutter? Ja, sagen mir viele. Ist das denn schlimm? Ja. Warum? Für mich ja. Ja, weil meine Mutter mich von klein auf an misshandelt hat. Richtig misshandelt. Verstehe. Was hat sie gemacht? Also, ja, ich bin mit 3 Jahren in den Keller gesperrt worden zu den Ratten. Mhm. Ich war 3 Jahre alt. Wie lange hat man dich dann in dem Keller gelassen? Das kann ich mit 3 Jahren nicht sagen. Ja, aber immerhin hat man dich eine Weile dort eingesperrt. Im dunklen Keller. Im dunklen Keller. Mit wo auch Ratten waren. Sie sagte immer, du parierst nicht so, wie ich es möchte und jetzt gehst du in den Keller zu den Ratten. Und ich saß da. Was natürlich für ein 3-jähriges Kind das absolute Trauma ist. Ja, das hat sie öfters gemacht. Sehr oft. Und dann, als du älter wurdest, was hat sie da mit dir gemacht? Geschlagen. Jedes Mal, wenn ich nicht so pariert habe, wie sie es wollte, nicht ihren Wünschen entsprochen habe, habe ich auf die 12 gekriegt. Wie soll ich sagen? Ich bin geschlagen worden, von klein auf an. Immer wieder drauf. Und der Vater, wie hat er sich verhalten? Ja, der hat immer wieder zu Mama gehalten. Der hat zu Mama gehalten. Warst du oder bist du Einzelkind? Nein, ich bin kein Einzelkind. Ich hatte einen größeren Bruder. Ja. Und der ist also, der hatte Narrenfreiheit. Der konnte machen, was er wollte. Ach so. Wenn er missgebaut hat, habe ich einen draufgekriegt. Hat der Bruder dich auch geschlagen? Ja, auch. Und da ist immer draufgetreten. Ja, Mama hat dann Frieden gehalten. Mhm. War richtig so. Was er gemacht hat. Hast du denn? Passte ja. Ja. Hast du in deiner? Wie lange ging das? Bis zu welchem Alter? Ach ja, bis sie mich mit 16 Jahren rausgeschmissen hat und ich nicht mehr zurückgekommen bin. Mhm. Hast du in deiner Kindheit, in deiner Jugend zumindest mal ein schönes Erlebnis gehabt? Von der Elternseite aus? Ja. Nein, überhaupt nicht. Es gab nie Zärtlichkeiten? Nein, keine Anerkennung, keine Liebe, kein gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Mein jüngerer Bruder, da war ich 7, der ist geboren worden. Dann hieß es, Windel wechseln, mach dies, mach das. Und mit 7 Jahren bin ich in eine Erwachsenenrolle gedrängt worden. Mhm. Also es gab dann noch einen jüngeren Bruder. Als der ein bisschen älter wurde, wurde der auch so schlecht behandelt? Also mein jüngerer Bruder ist heute so verschlossen, der hängt sich nur in seine Internetspiele rein, der redet mit keinem. Eigentlich, ich bin die Einzige, die... Bezug zu ihm hat. Also die Einzige. Hast du es denn mitbekommen, dass die Mutter den kleinen Bruder auch geschlagen hat? Nein, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber sie hat ihn nicht nett behandelt? Nein, sie hat keinen von uns nett behandelt. Überhaupt keinen. Ja doch, den älteren, ja, hast du gerade gesagt, ne? Den älteren Bruder, der war... Ja, das war ja aber hinterher, danach, nachdem er raus war, überhaupt keinen mehr. Das Einzige, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist meine jüngere Schwester. Achso, es gibt noch. Also wie viel gibt's denn? Wie viele Kinder? Drei Geschwister gibt's. Ah ja. Von meiner Seite aus. Also einen älteren Bruder und zwei kleinere. Meine jüngere Schwester ist das Prinzesschen aus dem einfachen Grunde, weil sie angeblich meine Mutter vor dem Tod gerettet hat. Also meine Mutter war damals schwanger, obwohl sie hätte nicht schwanger sein dürfen, da sie Krebs hatte. Und laut dem Krebs, meine Schwester, diese Schwangerschaft, ist sie von dem Krebs geheilt worden. Ach so. Und deswegen hat meine Schwester meine Mutter vor dem Tod gerettet. Und deswegen ist es heute Prinzessin, die darf alles, die kann und tut und hin und her. Du sagst, deshalb ist sie heute. Das heißt, du hast noch Kontakt zu deiner Familie und zu deiner Mutter? Zu meiner Mutter eigentlich gar nicht mehr in der Hinsicht. Wie? Sporadisch nur noch. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal gesehen? Vor Oktober, November letzten Jahres. Zu welchem Anlass? Zu gar keinem Anlass. Sie war bei meinem Vater. Obwohl die getrennt sind. Die Scheidung seit Jahren. Und du warst bei deinem Vater, oder wie? Genau, sie war da. Achso, verstehe. Ja. Hast du denn, du bist heute 28, hast du dich mit ihr mal ausgesprochen? Hast du ihr das mal alles vorgehalten, wie schlimm sie sich verhalten hat? Sicher. Und wie hat sie reagiert? Die streitet alles ab, das wäre alles nicht so schlimm. Aber du hast Kontakt dann noch zu dem Vater? Ja, richtig. Obwohl der dir ja auch nicht geholfen hat in der Zeit? Richtig. Warum hast du mit ihm noch Kontakt? Weil er mittlerweile eingesehen hat, dass er vieles falsch gemacht hat. Er hat auch zu mir gesagt, stimmt, ich habe vieles falsch gesehen hin und her. Er hat sich auch entschuldigt. Verstehe. So, also, jetzt ist der Grund deines Anrufes, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, ich hasse mich selbst, weil ich so aussehe wie dieser Mensch, meine Mutter, die mir so viel Leid angetan hat. Genau. Und das ist wirklich so, dass du ihr sehr ähnlich siehst? Vom Gesicht her, ja. Ausschlaggebend war jetzt auch mein Partner, der mir gesagt hat, aus heiterem Himmel, es war nichts gewesen. Wir waren einkaufen, dann sagt er zu mir, ja, was siehst du für ein Gesicht? Ich sag, was soll ich denn für ein Gesicht ziehen? Ich guck da ganz um, er sieht aus wie deine Mutter. Das ist natürlich schlimm. Das ist verletzend, es ist richtig verletzend. Es hat sehr weh getan. Weiß er denn um die schlimme Vergangenheit? Ja, er weiß es. Also ist es besonders bösartig, letztendlich dir das zu sagen? Ja, genau. Wie lange bist du mit ihm zusammen schon? Seit knapp 4 Jahren jetzt. Nun kann man ja an dem Äußeren so ein bisschen was drehen, dass man nicht genauso aussieht. Man kann die Haare sich anders machen, man kann die Haare färben, man kann sich schminken und so weiter. Kannst du dich da nicht ein bisschen so, ja? Also ich schminke mich, ich sehe auch irgendwie von der Haarfarbe, von der Länge her, ich sehe... Der ist aber vom Gesicht her, was soll ich denn da anderes ändern? Naja klar, wenn die Gesichtsform so ist, dann ist die Gesichtsform so. Dann. Ich meine, ich schminke mich, meine Mutter, es sind ganz viele Unterschiede zwischen mir und meiner Mutter. Ich habe lange, blonde Haare, meine Mutter hat dunkle Haare, kurze Haare, die ist sehr viel fülliger als ich. Ja. Ist es denn jetzt besonders so eine Bemerkung, wie von deinem Freund, du siehst aus wie deine Mutter? Oder ist es generell schon seit Jahren so, dass dich das nervt, wenn du dich im Spiegel siehst? Ja, es ist generell seit Jahren so, dass ich meine Mutter sehe. Auch du bist ja nun so verletzt worden in deiner Seele über all die vielen, vielen, vielen Jahre. Warst du denn mal in einer Therapie? Nein. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin auch seit 4 Jahren trockene Alkoholikerin. Also das auch schon was Schweres hinter dir. Ja, also ich habe mit 14 Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Habe dann einen Partner kennengelernt. Ja. Also der mich in die Drogen reingebracht hat. Bin von dem schwanger geworden. Ja. Der hat mich dann mit hineingerissen. Aber in die Alkoholsucht. Aber du hast es geschafft, da rauszukommen. Kompliment. Ja, raus. Ja. Kompliment. Das seit vier Jahren. Großer Erfolg. Trockene Alkoholikerin. Nadine, ich möchte auch gerne, dass sich mein Psychologe noch ein bisschen um dich kümmert. Ich glaube, dass du was tun solltest, dass du diese Mutter aus dir innerlich zumindest einigermaßen herauskriegst, dass dir das gar nicht mehr so auffällt mit dem Äußeren. Das kann man nur mit Hilfe eines Fachmannes machen. Dürfen wir dich denn nochmal zurückrufen? Ja, sicher. Ja, dann schlage ich das jetzt mal vor, dass du jetzt eine ganz professionelle Beratung bekommst. Ja? Ja, danke schön. Das machen wir gerne. Aber Domian, ich möchte echt nochmal sagen, du machst eine echt super Sendung. Ich gucke dich seit Jahren schon. Ich habe schon so oft angerufen. Dankeschön. Und super Sendung. Freue ich mich, mach dass weiter das, so. Freue mich, dass du das sagst. Liebe Nadine, dann melden wir uns gleich wieder. Du legst auf. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Robert und Robert ist 41. Hallo Robert. Hallo Domian, grüße dich. Du hast dich. Ja, leider. Hin und wieder habe ich, ich sag mal einfach so Einschläge, ne? So wie die Dame, also die jetzt erst angerufen hat. Ich kann mich heute öfters mal nicht im Spiegel, also ich kann mein eigenes Spiegelbild nicht betrachten. Warum? Ich habe mit 22 Jahren einen schweren Verkehrsunfall gehabt und eine Frau gestorben und habe damit... Du warst schuld an dem Unfall? Ja, das Gericht war damals der Meinung, ich wäre zu schnell gefahren, obwohl 60 km/h waren erlaubt und ich bin mit 63, bin ich an die Kreuzung gekommen und die Frau hat mir die Vorfahrt genommen. Mhm. Lassen wir mal das Gericht zur Seite. Was ist denn dein persönliches Empfinden? Trägst du die Schuld? Ja, also ich finde halt, also ich finde es sehr belastend für mich, ne, dass wegen mir ein Mensch gestorben ist. Also du bist auf die Kreuzung gefahren und wie war das genau? Die kam aus einer Seitenstraße oder wie? Also die Ampelanlage war ausgeschaltet. Ich kam mit 63 bin ich an die Kreuzung rangekommen. Die Ampelanlage war ausgeschaltet und von rechts kam die Autofahrerin und hat mir halt die Vorfahrt genommen. Ne? Ach so, sie hat dir sogar die Vorfahrt genommen? Ja, genau. Ich meine, das ist ja ein wichtiger Aspekt. Sie hat dir die Vorfahrt genommen, nicht du ihr. Ja, sicherlich, ja. Und woher konnte man das damals so genau feststellen, dass du 63 gefahren bist? Weil ich mit dem LKW unterwegs war, mit dem 7,5-Tonner. Ah, ach so. Und die konnten es ja anhand mit dieser Tachoscheibe, ja feststellen, ne? So, dann konntest du nicht mehr bremsen und dann gab es diesen schweren Unfall, die Frau ist gestorben. Ja, richtig, genau. Vor 22 Jahren. Genau. Also mit 22. Mit 22, ja, mit gut, 20. Das kommt ja ungefähr so hin. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und dann, ich habe dann mit Drogen angefangen, weil ich halt damit irgendwie nicht klar kam und war 15 Jahre lang drogenabhängig, also mit Heroin, hauptsächlich Heroin, Kokain. Hab mir während der Zeit HIV und Hepatitis eingefangen. Musste wegen der HIV zum Beispiel jetzt auch ein Jahr Therapie machen, um das auch überhaupt für mich zu akzeptieren. Und glaubst du, dass du in diese Drogengeschichte reingeschlittert bist, weil du damit nicht fertig geworden bist mit dem Todesfall? Ja. Wie geht's dir denn jetzt und heute körperlich? Körperlich? Naja, klar, die Krankheiten zehren halt natürlich an mir. Ne? Wie ist es mit den Drogen? Bist du von den Drogen weg? Ja, ich bin momentan auf Prohibition eingestellt. Ne? Ansonsten habe ich keinen Beikonsum mehr. Es ist ja schon Wahnsinn. Ich meine, natürlich ist das ganz, ganz schlimm, wenn ein Mensch beim Verkehrsunfall ums Leben kommt. Ja. Aber du hast ja dann in dem Sinne keine Schuld gehabt. Ja, aber trotzdem, ich habe ein echt super schlechtes Gewissen gehabt. Ne? Also es belastet trotzdem einfach einen. Ne? Oder machst einfach du dir zu doch... Wissen, einfach zu wissen, dass wegen dir ein Mensch umgekommen ist. Das ist halt einfach, weiß nicht. Man kann ja auch sagen, dass sie umgekommen ist wegen ihr, weil sie die Vorfahrt dir genommen hat. Also so kann man es ja auch sehen. Und dass sie nicht wegen dir umgekommen ist. Ja, mag sein. Ich weiß nicht. Oder machst du dir noch andere Vorhaltungen, dass du hättest anders reagieren müssen? Also laut Gutachten habe ich reagiert, also habe ich super reagiert. Ne? Also nee, lass mal das Gutachten mal raus. Was empfindest du denn so, wenn du ganz still mit dir alleine bist? Ja. Yeah. Findest du, dass du richtig reagiert hast? Ja. Mhm. Ganz klar. Ich hatte ja damals ja gar nichts mit Drogen zu tun gehabt. Ja, ja, ja, ich hatte ein ganz normales Leben geführt, alles. Ne? Ja. Mhm. Nur war das halt wirklich der komplette Wendepunkt in meinem Leben. Verstehe. Robert, jetzt ist gleich die Sendung vorbei. Das tut mir leid. Dennoch werden wir dich gleich nochmal anrufen. Dafür bitte ich dich aber aufzulegen. Okay? Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke dir. Doch. Tschüss. Ja? Okay, tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Bis dahin.